Im Sommer des Jahres 1347 wurde durch ein vom Schwarzen Meer kommendes Handelsschiff eine furchtbare Krankheit nach Europa eingeschleppt, der Schwarze Tod, die Pest. In weniger als 20 Jahren wurde die Hälfte der Bevölkerung Europas vom Schwarzen Tod dahingerafft. Weite Landstriche verödeten und eine Zeit des Optimismus und des wachsenden materiellen Wohlstands fand ein plötzliches, katastrophales Ende. Die Menschen waren zutiefst verunsichert und verängstigt. Sie fühlten sich mehr denn je auf Gedeih und Verderb der Natur ausgeliefert. Nach dem Schwarzen Tod wurde Europa von einer fast krankhaften Angst beherrscht und gleichzeitig entstand auch ein neues Bewusstsein vom Wert des Individuums. Die Kirche spürte das Schwinden ihrer Macht und griff zu immer brutaleren Mitteln, um das Heft weiterhin in der Hand zu halten. In dieser Zeit und bis weit ins 18. Jahrhundert hinein wurden über 1 Million Menschen, manche Schätzungen gehen von bis zu 5 Millionen aus, als Hexen und Hexer hingerichtet. 80% von ihnen waren Frauen. Das Verbrechen, das man ihnen zur Last legte, hieß Ketzerei. Das heißt, dass sie sich zu Überzeugungen und Riten bekannten, die von der Kirche abgelehnt wurden. Die Anschuldigungen waren häufig völlig aus der Luft gegriffen. Die als Hexen bezeichneten Frauen waren meist die Heilerinnen ihres Dorfes. Die guten Hexen, deren Heiltränke und Kräfte tatsächlich etwas bewirkten, wurden noch entschiedener verdammt als die bösen Hexen und Scharlatane. Dabei bedienten die Priester sich häufig derselben magischen Mittel wie die Hexen. Dieser Vernichtungsfeldzug hatte also überhaupt nichts mit Wahrheit, dafür umso mehr mit Macht zu tun. Immer grimmiger trachtete die Kirche jedem nach dem Leben, der direkten Zugang zu göttlichen Energien besaß, den Mystikern, Heilern, Alchemisten. Die Kirche sollte die einzige Verbindung zum Göttlichen bleiben, der alleinige Hort des Heils. Vielleicht hast du in der Schule von Giordano Bruno gehört, einem der Heroen der Physikbücher, der aber auch Alchemist war. Er wurde als Ketzer verbrannt. Und als Grund dafür wird meist angeführt, er habe gesagt, das Universum sei unendlich. Tatsächlich ist es jedoch wahrscheinlicher anzunehmen, dass er verbrannt wurde, weil er das unendliche Universum von unendlichem Geist erfüllt sah und den Menschen für fähig hielt, diesen unendlichen Geist unmittelbar zu erfahren. In den Städten entstand eine neue Mittelschicht, deren Angehörige erkannten, dass man sich durch die Beherrschung der Natur schon in diesem Leben allerlei Annehmlichkeiten verschaffen konnte und dann nicht mehr auf das bessere Leben im Jenseits warten musste, das die Kirche versprach, während sie zugleich alles daran setzte, die Hölle auf Erden zu verwirklichen. Diese Menschen waren darauf aus, Reichtum anzuhäufen und ihre individuelle Freiheit zu verwirklichen. Dazu, so glaubten sie, war die Beherrschung der Natur erforderlich. Das Heil wurde eine weltliche Sache, und Geld war das Maß des Erfolgs. Lassen wir mal die Philosophie weg und sehen uns an, wie die Dinge wirklich im Detail funktionieren. Weg mit Emotion und Gefühl und Qualität. Seien wir doch mal realistisch, sagten die Menschen damals. Und viele beten es bis heute nach. Aber was ist mit den unklaren, unlogischen, redundanten, widersprüchlichen, intuitiven, schattenhaften Gefühlen, aus denen unser Leben besteht? Ganz einfach. Halten wir uns an das, was erkennbar ist. Kurzum, lasst uns messen und quantifizieren. Unsere Sprache soll die der Zahlen sein, die Mathematik. Seit ihren Anfängen in dieser Zeit ist die Naturwissenschaft den Wirtschaftsinteressen, dem Individualismus und dem Machtstreben ebenso verbunden gewesen wie dem Forschen nach der wahren Geschichte der Natur und des Menschen. Die Sehnsucht nach Sicherheit und Macht war allgemein. Und Wissenschaftler erachteten deshalb die Beherrschung der Natur als das höchste Ziel ihrer Arbeit. Klar ausgesprochen wurde das von einem der Begründer der neuen Naturwissenschaft, Francis Bacon. Er sagte auch, die Natur gehöre auf die Streckbank, damit man ihr, sie war eine Frau, ihre Geheimnisse durch die Folter abringe. Das war seine Formulierung des neuen Ideals eines experimentellen Vorgehens. Er schrieb zur Zeit der Hexenverfolgungen. Die Verleumdung und Erniedrigung der Frauen, eine Geschichte für sich und eine ziemlich lange, hat, wie du hier siehst, eine Menge mit der Beherrschung der Natur und der Trennung von Geist und Körper zu tun. Frauen wurden als Teil der Erde, der Natur angesehen, während die Seele des Mannes himmlischen Ursprungs war. Deshalb waren Frauen eine Verkörperung des Bösen, eine Versuchung. Frauen waren die frühen Schamanen und Weisen der heidnischen Religionen und der verzauberten Welt. Und alles Heidnische war der neuen Naturwissenschaft ebenso ein Dorn im Auge wie der Kirche.